Halt deine Ohren offen. Geschichten sind die größten menschlichen Erfindungen überhaupt. Mit Hilfe von Geschichten sind wir mächtiger als Schimpansen, Elefanten und Hunde geworden und herrschen nun über die Welt. Doch gleichzeitig können Geschichten unsere größten Feinde sein. Wenn wir vergessen, dass sie nur ausgedacht sind, können wir schnell zu ihren Gefangenen werden. Wenn Millionen Menschen eine üble Geschichte glauben, dann ist es wie in einem Albtraum gefangen zu sein. Wir haben deshalb ein großes Problem. Wenn wir blind jede Geschichte schlucken, die uns aufgetischt wird, riskieren wir, irgendwann vielleicht etwas Schreckliches zu tun. Auf Mädchen zu schießen, die zur Schule gehen wollen. Oder Soldaten in unnötigen Kriegen zu töten. Wäre es deshalb besser, gar nicht mehr an Geschichten zu glauben? Nein, das würde die Welt auch nicht perfekt machen. Es würde sie nur ins Chaos stürzen. Es gibt leider keine einfache Lösung für dieses Problem. Je älter du wirst, desto mehr Geschichten wirst du zu hören bekommen. Wichtig ist, dass du lernst, welche Geschichten du akzeptieren kannst, welche du verändern musst und welche du besser gleich vergisst. Kinder haben dabei einen großen Vorteil gegenüber Erwachsenen. Sie haben die Geschichten noch nicht so oft gehört. Wenn du Geschichten wie die der Krokodildämonen oder die des Dollars zum ersten Mal hörst, denkst du vielleicht, was? Kann nicht sein. Das ist wieder eines dieser verrückten Erwachsenenmärchen. Wenn du dann irgendwann 50 Jahre alt bist, kennst du die Geschichte in- und auswendig und hast sie vielleicht schon deinen eigenen Kindern erzählt. Dann ist es nicht mehr so einfach, nicht daran zu glauben. Wenn eine üble Geschichte also verändert werden muss, dann sind es eher die jungen Menschen, die es tun. Du siehst, du trägst große Verantwortung. Doch gleichzeitig ist das auch eine große Chance. Und denk dran, wenn du dir nicht sicher bist, welche Geschichte problematisch ist, dann stell dir die entscheidende Frage. Gibt es Menschen, die unter dieser Geschichte leiden? Wenn ja, sei auf der Hut. Und wenn möglich, dann sprich doch mal mit Leuten, die direkt betroffen sind. Mit Leuten, die leiden. Bitte sie, dir ihre Geschichte zu erzählen. Hör ihnen zu. Und hör auf deinen Verstand.